halt ein wilderer sein. Auf der Honda gibt's Korsett, seh ich wird, wer das glaubt. Warte, bis die Nacht beginnt, alles ist erlaubt. Auf der Honda gibt's Korsett, doch geh nie nachts allein, denn so manches Schöne gibt, kehrt er nicht mehr heim. Keiner wusste, wo er herkam, keiner kannte ihn. Doch man sperrte alle Mädchen ins Haus und im Dunkeln sah man seine wilden Augen. Doch die Mädchen sagten, der sieht gut aus und sie schlichen heimlich zu Dudelmoser. Dudel-dudel-dudel-di-dai. Doch als es am Berg oben dunkel wurde, liefen sie ganz schnell wieder heim. Auf der Honda gibt's Korsett, selig wird, wer das glaubt. Warte, bis die Nacht beginnt, alles ist erlaubt. Auf der Honda gibt's Korsett, doch geh nie nachts allein, denn so manches schöne Kind kehrte nicht mehr heim. Doch die Frauen der Touristen stiegen auf den Berg und sie kamen selig lächelnd zurück. Und der Pfarrer sprach, das ist doch alles Teufelswerk. Und der Bürgermeister sprach, so ein Glück. Die Touristen kommen dank Dudelmoser, Dudel-dudel-dudel-di-dai. Kaufen Bier und Hüte und Lederhosen, das kann keine Sünde nicht sein. Da gibt's nur die Natur, doch die Liebe ist nun mal schöner als im Tal. Auf der Olda gibt's Korsett, ja, das weiß jedes Kind. Wenn die Menschen glücklich sind, ist das niemals Sinn. Jedes